Der Aufstieg der Weltgeldreligion hat sich lange abgezeichnet. Schon beim Auszug aus Ägypten hatten sich die Israeliten, kaum war Moses in Gesetzesangelegenheiten unterwegs, nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurückgesehnt und waren zum Tanz ums goldene Kalb angetreten. Als der Altmeister mit den in Stein gehauenen Gesetzestafeln zurückkehrte, stoppte er mit harter Hand diesen Ausbruch des Materialismus noch einmal. Mit Erfolg für Jahrtausende. Aber klammheimlich kam der Glaube an den Götzen Materie, der Materialismus als Schatten des Mütterlichen und des Reichtums von Mutter Natur zurück. Christus warf dann nochmals die Geldwechsler und Vorfahren moderner Bankster aus dem Tempel. Diesmal währte es aber nicht so lange, bis sie den Weg zurück an die Macht fanden. Es waren sogar die eigenen Leute in Gestalt der Templer, die mit dem ersten modernen Geld in Form von Schuldbriefen unglaublichen materiellen Reichtum anhäuften. Noch einmal, und wohl eher schon aus Neid, zerschlug die Kirche dieses erste Geldimperium. Das materielle Gelddenken hatte sich da aber schon tief in ihr eigenes Fleisch gefressen. Obwohl in fast allen Religionen verboten, kamen die Bankster mit ihrer Zinswirtschaft rasch zu Einfluss und Reichtum. Sie machten das geschickt und versprachen im Rahmen ihrer Geldkultur, den Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Diese sollten mit ihrer Hilfe und ihren Krediten ein Leben voller Kultur und Annehmlichkeiten bekommen. Die Banker gaben vor, an die Menschen und an ihre Pläne zu glauben, denn das meint Kredit geben. Anfangs ließ sich das auch nett an und sie finanzierten Häuser und Autos und was immer den zu Materialisten konvertierten Kunden am Herzen lag. Kaum aber war die Macht der Geldgeber gefestigt, begannen sie vor allem, sich selbst und ihresgleichen als Priester der Weltgeldreligion zu dienen und erfanden Dinge wie Basel II, Eigenkapitalvorschriften. Damit können sie uns bis heute anlocken, viel versprechen und vorgeben, an uns zu glauben, uns Kredite zu geben, um uns dann die in Aussicht gestellten Häuser nach kurzer Vorfreude wieder abzuluxen. Wir zahlen ihnen unsere Häuser inzwischen nicht nur einmal, sondern mehrfach und bekommen sie oft zum Schluss gar nicht. Mehrfach bezahlt fallen sie oft zum einfachen Preis an die Bankster zurück, die sie dann nochmals verkaufen. Aber wir müssen da heute gar nicht mitmachen. Wir haben die Wahl im Gegensatz von unseren in schweren Zeiten der Evolution gebeutelten Ahnen. Die Priester der Geldreligion brachten mit der suggerierten Knappheit den Mangelgedanken bewusst ins Spiel des Lebens und förderten ihn nach Kräften. Sie malten ihr Schreckgespenst, die Todesangst, zu verhungern und jedenfalls nicht genug zu bekommen, sondern am Mangel zugrunde zu gehen, an jede Wand. Dagegen haben wir uns über die Zeiten durch Zusammenschluss in Familien, Sippen und Gruppen gewehrt und erfolgreich gewappnet. Immer wenn wir von Mensch zu Mensch zusammenhielten und uns als Subjekte erkannten und verhielten und nicht als Objekte missbrauchten, ging es uns viel besser. Das aber war den hohen Priestern des Angst- und Mangelbewusstseins und ihrer entsprechenden Wirtschaft immer ein Dorn im Auge. Als etwa deutsche, französische und englische Lanzer an Weihnachten im Ersten Weltkrieg die Waffen niederlegten und spontan miteinander feierten und anschließend partout nicht mehr gegeneinander kämpfen wollten, waren die Sanktionen der Obrigkeit brutal. Diese wollte den längst für alle anderen überdeutlich sinnlos gewordenen Krieg weiterführen. Sinnlos war er natürlich für die Betroffenen von Anfang an. Tatsächlich fanden die Machthaber genug Angst- und mangelgesteuerte Untertanen, die sich mit ihnen gegen die neue Menschlichkeit der zu Freunden und Verbündeten gewordenen Feinde instrumentalisieren ließen. Und direkt bezogen auf unser Thema: In Österreich dürfen Privatleute anderen Privatleuten kein Geld leihen, um ihnen zu helfen, ihre Firma zu retten. Das ist Privileg der offiziellen Bankster. Nur haben die schon längst ganz andere Absichten. Wäre es nicht heute Zeit, diesen Versuch aus dem Ersten Weltkrieg Wirklichkeit werden zu lassen und sich als Menschen Europas und der Welt zu verbünden, auch wenn die Angst- und Mangelpriester von EU und USA dagegen sind? Unsere Felder, wie der Human Trust, setzen Nomen est Omen, menschliches Vertrauen, gegen das Mangelbewusstsein der Wirtschaftstrusts. Und Ähnliches gilt für unsere Lebenswandelschule. Beide wollen wirklich etwas wandeln, nämlich uns. Und selbstverständlich haben Pharmabosse kein Interesse an meinem Feld ansteckender Gesundheit. Und natürlich wird das Feld der Trustees die Mächtigen irgendwann und hoffentlich bald erschrecken und aufrütteln und vielleicht sogar zurückbringen auf einen für alle besseren Weg. So wie sich Menschen schon immer gegen die Härten der Natur zusammengetan haben, um ihr Überleben zu sichern, können wir das jetzt auch. Schon unsere Ahnen haben sich in Gemeinschaften zusammengefunden, die ihr Leben erleichterten und überhaupt erst ermöglichten. Ganz konkret wärmten sie sich durch physische Nähe in den kalten Höhlen des Anfangs. Durch menschliche Wärme können wir es uns heute seelisch so viel besser gehen lassen. So erleben wir manch Wundervolles wie die Geborgenheit in der Familie, die Entwicklung von Freundschaften und die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften, Vereinen und Bewusstseinsfeldern.